Questcast. Gastabenteuer Winefall. Umberto läuft zu den Wachen. Bin ich schon da? Ja. Achso. Ich bin bei den Wachen, ich möchte mit den Wachen reden. Mhm. Und zwar möchte ich von den Wachen wissen, wer hier eigentlich den Hut auf hat. Wer ist eigentlich der Chef? Also ich möchte wissen, wer ist für das Dorf verantwortlich. Hallo Wachen. Umberto, mein Name. Ich bin hier mit dem Mönch unterwegs und mit dem Priester und genau, ich wüsste gerne, wer ist der Herrscher Muffi des Dorfs? Wer bezahlt euch? Genau, die machen sich so stramm und rattern das praktisch fast aufgesagt runter. Mhm. Jetzt muss das hinziehen. Archibald Mithril. Herrscher über drei Lande. Wohnhaft in Durenwart. Und dann sagen wir noch die Straße. Okay, also der ist nicht vor Ort hier. Habt ihr einen Hauptmann? Ja, der ist auch auf der Wache. Also der ist auch in Durenwart. Auch in Durenwart. Und hier vor Ort, wer ist da der oberste Beobachter? Einmal der oberste Beobachter. Ja, der oberste Aufseher. Der hier gibt es kein. Das Dorf verwaltet sich selbst und zahlt seinen Teil an den Adligen. Und dann haben wir hier einmal einen. Also sie schauen uns so ein bisschen verwundert. Wir haben ja einmal den Pastor, der für das geistliche Wohl sorgt, und einmal die Bürgermeisterin, die für das doch verantwortlich ist. Ist die Bürgermeisterin auch die das Wasser bestellt und das veranlasst hat, dass hier Wasser importiert wird? Wo ist denn die Bürgermeisterin? Wie heißt sie denn? Ja, also er zeigt dir das Haus, das ist die Nummer 7. Und sagt aber, wir kennen den Namen der Bürgermeisterin nicht, wir sind hier nur zur Wache eingeteilt. Kennt ihr nicht? Wir schütteln den Kopf. Wir sind hier auf Geheiß des Hohen Lords, um das Dorf vor Gefahren zu beschützen. Ich bedanke mich recht herzlich im Rätsel 7. Okay, gut. Dann darfst du an Cassandra... Und Pulsfahrt vorbei. Sehe ich da die Szene mit dem Kind? Nein. Das ist schon rum. Das ist schon rum. Also sie stehen da jetzt gerade und. Scheiß Kind. Genau, und er läuft halt jetzt zu 5. Ja, also. Was mit Cassandra? Okay, ich sehe Cassandra. Ich weine. Okay, Cassandra. Ich gehe zu Cassandra und versuche sie zu trösten. Ich weine. Also, genau, Cassandra steht so ein bisschen im Weg, also rum. Ich weiß nicht, wie ich sie anzufangen. Ich weiß nicht, was Cassandra. Wir sind zum Arzt gegangen, um das Wasser kann zu. Kann ich dir helfen? Wir haben aber alle keine Chemie. Ich gehe zur nächsten Familie, um zu fragen, ob die noch irgendwas bei der Hexe bemerkt hatten. Ja, ich weiß. Sie ja verraten. Ist das jetzt bei euch irgendwas in die Luft geflogen? Hat man das mitgekriegt? Oder? Nein. Hört man so. Okay, vielleicht überlege ich. Ich glaube, ich wollte auch mal zu einem Arzt irgendwie. Weiß nicht. Die anderen sind jetzt alle hingetingelt. Ich kann dich auch untersuchen. Was fehlt dir denn? Ich will mal behaupten, dass ich davon mehr Ahnung habe als du. Ich weiß nicht, die wollten noch das Wasser untersuchen. Vielleicht brauchen sie ja Hilfe oder es gibt irgendwas Neues. Ich bin auf dem Weg zum Bürgermeisterin. Ja, mit der müsste doch bestimmt super klarkommen. Wenn sie denn da ist. Ohne heiße Schnitte. Achso, ich bin nicht. Du willst nicht mitkommen? Nein. Wir sehen uns ja heute Abend wieder. Ja, das ist heute Abend. Ich freue mich schon. Okay. Sind jetzt eigentlich alle da beim Arzt oder? Ja. Ja, bist du auch da. Na, was ist Phase? Wie läuft's? Du bist da erstmal, läufst jetzt hin. So. Ja, genau, er läuft da hin und dann klopfst du jetzt an das Haus der Bauernfamilie. der Nachbar von mir, genau. Ja, ja, da geht irgendwann, nach einer Zeit geht da Tür auf und ja, vor dir steht jemand mit 42, hat so eine Kappe auf und sie lockt das braunes Haar. Du hast das Gefühl, sieht nicht so schick aus, der hat halt das eine Auge sitzt so ein bisschen tiefer als das andere. So. Süß. Okay. Genau, und ja, also als er dich erblickt, wird er so ein bisschen. Grüße sei die Kirk, das klingt so doof. All hail the Kirk. Der Kirk zum Gruß. Was verschafft mir die Ehre? Ich wollte Sie fragen, nachdem das mit der Hexenverbrennung gleich hier vonstatten ging und Sie dagegen ausgesagt hatten, ja, Sie, ja. Ob Sie noch Informationen hätten, die mir noch nicht an die Ohren gekommen sind. Also, und dann... Über Ihre Nachbarin. Ja, also eine tragische Geschichte. Ja, natürlich. Die hat sich, aber auch eine hinterlistige Geschichte. Die hat sich 20 Jahre lang verstecken können. Aber meine Frau hat mich darauf gebracht, dass mit der irgendetwas nicht stimmen kann. Sie haben wirklich einen ehrenvollen Dienst geleistet. Ja, das hat mich auch gesagt. Das ist so selig. Ja. Wir sind beide selig, es ist wunderschön. Ja. Haben Sie zufällig gesehen, dass Sie... Weil du hast das Gefühl, auch dann ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Also, aber als du das sagst, fällt so ein bisschen... Sie haben das Richtige getan. Fällt das schlechte Gewissen so ein bisschen von ihm ab. So, ja. Sie haben Gottes Wille ausgetragen. Das hat mir der Pastor auch gesagt. Ja, das haben Sie auch. Was kann ich für Sie tun? Hatten Sie die Hexe damals vielleicht etwas gesehen, was nicht üblich war? Hatte sie Gegenstände dabei, die ungewöhnlich waren? Okkult, ätherisch. Sie war verdächtig normal. Also normaler als wir haben. Sie hatte nichts, aber auch nichts. Sie war sehr auffällig und unauffällig. Auffällig und unauffällig. Ja. Aber sie sind trotzdem drauf gekommen. Als ob ein Zauber über ihr gewesen. Zauber über ihr gewesen wäre. Das ist wirklich respektabel, dass sie trotzdem gemerkt haben, dass da etwas. Ja, er druckst du mich so um ehrlich zu sein, ist das meiner Frau aufgefallen. Ist die Frau zufällig zugegen? Ja, sie sitzt da vorne gerade. Ja, dann. Dürftig, ja, und dann macht er, also dann ist er wieder so ein bisschen peinlich berührt, weil er dich nicht direkt ins Haus gebeten hat und geht so zur Seite und. Das ist jetzt so. Oh mein Gott, ich habe ein Fauxpas getan. Nein, alles in Ordnung. Man sieht so drei Kinder am Boden, gerade spielen. So mag ich meine Kinder. Ja. So ist es richtig. Und man sieht halt so gerade, wie so eine kleine Puppe an so ein Kreuz gebunden wird. Und das Mädchen da gerade so singt. Und die Hexe wird verbrannt. Und die Hexe wird verbrannt. Ja. So mag ich meine Kinder nicht. Sie tun das Richtige. Nette Kinder haben Sie. Ein und alles. Ich musste eben das Kind von Ihrem Nachbarn kennenlernen. Das war, gelinde gesagt, etwas... Schrecklich. Das müssen die Hexengene sein. Ich habe vorgeschlagen, dass es in die Obhut der Kirche übergeben wird. Ich hoffe, das hilft noch etwas. Aber wenn, dann wird es nur die Kirche heilen können. Ja, natürlich. Wenn die Seele schon so verdorben ist. Ja. Oh, ich kriege mich selbst an, wenn ich die ganze Zeit gehe. Okay, ich würde mich der Frau mal zuwenden. Ja, als ihr seht, springt die so auf und die Spindel fällt ihr so ein bisschen so im Boden und die verbeugt sich. Nein, bleiben Sie sitzen. Okay, sie setzt sich wieder hin. Danke, dass ich hier in Ihrem Haus sein darf. Selbstverständlich. Das ist meine Ehre. Sie haben also die Hexe bemerkt und sie dann auch verpfiffen, wollte ich gerade sagen. Nein, gemeldet. Angeklagt. Also ja, ich habe es der Kirche gesagt und also es war schon immer etwas mit ihr nicht richtig. Das hatte ich immer schon im Gefühl, so in der Intuition. Ich weiß, Sie werden das sicherlich kennen, wenn einem so eine Eingebung passiert. Ja. Und dann sind unsere Früchte halt nicht gewachsen und... War das bei Ihnen als erstes mit den Früchten oder hat es gleichzeitig im ganzen Dorf? Sie denkt kurz nach. Ja, doch. Das wird bei uns wohl am Erst gewesen sein. Sie hat mich immer schon nicht gemacht. Sie hat uns bestimmt als Erstes verflucht. Ja. Und dann das Ganze. Das passiert ja öfter, dass man erst die Nachbarn eben leiden lässt und dann eben breitet sich das aus. Das machen sie öfter. Ich finde es so faszinierend, dass es einfach Menschen gibt, die sowas glauben. Das ist geil, oder? Und sie hat sich relativ normal verhalten. Also sehr normal. Wir haben ja jahrelang nichts gemerkt, aber irgendwann, also es gab auch halt keinen kein Gerücht oder gar nichts über sie. Und das ist, wenn sich jemand so verhält, dass man wirklich nichts über jemanden hört, dann kann da was nicht stimmen. Ja, natürlich. Und dann haben wir auch gemerkt, dass sie irgendwie etwas fitter als die anderen. Dieses Monster schon kann. Okay, Rennt sie morgens erstmal durchs Dorf. Sie hatten sie aber nicht in Flagranti erwischt bei irgendeiner schlimmen Tat. Leider nicht. Gott sei mein Teil. Weil ich habe das Gefühl, dass noch etwas von ihr in diesem Dorf sein könnte, was... Es muss eine sehr starke Hexe gewesen sein. Ja, und da sie schon verbrennt... Sie spuckt dreimal über die Schulter und so. Da sie bereits verbrannt wurde, müsste ja noch irgendetwas von ihr hier in diesem Dorf sein. Und das versuche ich jetzt zu finden, um diesen Fluch zu beseitigen. Aber sie können mir da leider nicht einfallen. Falls Ihnen trotzdem irgendetwas einfällt, ich bin noch die nächsten Tage in der Kirche beim Pastorenhaus oder hier in diesem Dorf. Fragen Sie mich doch einfach, sprechen Sie mich einfach an. Ja. Aber trotzdem danke, falls Ihnen noch irgendetwas Auffälliges im Nachhinein einfällt, wäre ich Ihnen dankbar. Und die Kirche natürlich auch. Selbstverständlich. Wenn ich als erstes zu Ihnen komme. Sie sind rechtschaffende Menschen. Mit dem Hintergrund, wie die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Und sieht, wie das Kind so ein kleines Lagerfeuer auf dem Boden kommt. Jetzt mal mit dem Exorzismus. Wie fühle ich mich? Schon irgendwie stolz, die Kinder sind toll, sie machen das Richtige. Ja, aber also, genau, da sitzen halt drei Kinder. So. Eins spielt da gerade und anderen schnitzen so mit Holz so und sehen auffällig, unauffällig aus. Ich dachte, du frisst die freiwillig, die Dinger. Du frisst die einfach. Ich ahne was, aber er nicht. Also würde ich mich bedanken und das Haus wieder verlassen. Ja. Mit einem Blick auf die Kinder. Wie gesagt, wir versuchen sehr also die beiden größeren Jungs versuchen sehr unschuldig auszusehen. Also so richtig auffällig. Soll ich mal auf Menschenkenntnis würfeln? Habe ich gemacht, deswegen sage ich dir gerade, okay, was du siehst. Ja, aber ich kann die Kinder jetzt schlecht vor den Eltern ansprechen. Wobei, ich würde mich zu den Kindern hocken, die da so schön spielen. Ja. Und erstmal sagen, was ihr für ein tolles Spiel spielt. Ja. Habt ihr euch die Hexenverbrennung angeguckt? Sie nicken alle. Sie sind auch so ein bisschen eingeschüchtert, ne? So. Sie nicken mir alle. Und jetzt spielt ihr das nach? Das ist auch ein bisschen kleiner, das ist vielleicht auch nochmal hier und da ein bisschen dreist. Also die ist so verschüchtert und dann wieder so aufgeregt und will dir was zeigen, so wie Kinder jetzt sind, aber dann wieder so. Guck mal. Ich gucke hin und lächle sie mal an, wenn sie mir was zeigt. Und die anderen beiden sind eher reserviert. Mhm. Habt ihr irgendetwas gesehen, bevor die Hexe verbrannt wurde? Mhm. Ist euch irgendetwas aufgefallen? Die beiden Jungs schütteln ganz energisch den Kopf. Seid ihr euch sicher? Sie gucken, also man sieht dann einen Ritter so rüberschielen und schütteln wieder beide ganz energisch den Kopf. Ihr erzählt doch keine Lügen, oder? Nein! Wollt ihr das bei euren Eltern nicht sagen? Guckt die Eltern so an. Die Eltern gucken die so an. So, der eine tritt so mit dem Fuß auf und so, wir haben noch gar nichts zu sagen. Ihr wisst schon, dass ihr vor der Kirche nicht spielen dürft. Nur Beredsamkeit. Ich bin die ganze Zeit nur Kinder am Erpressen. Ich weiß nicht, was hier los ist. 74 von 81. Also geschafft? Ja. Ja. Also der eine fängt so ein bisschen an, so rumzudrucken, rumzustottern. Also der will anscheinend wirklich gerade was irgendwie erzählen, aber traut sich das nicht so ganz. Kann ich euch zwingen, weil mir die Eltern da sind. Kannst du dazu überreden, irgendwie dir bei ihm irgendwas zu helfen in der Kirche? Ja, ja, da auch gedacht. Ihr seid doch morgen bestimmt beim Gottesdienst, oder? Sie nicken. Dann sehen wir uns mal, oh Gott, das ist jetzt. Ja, du siehst, wie die so ein bisschen Angst dafür gucken. So. Ich lächle. Winke den anderen und gehe. Die Kinder so. Ja, du machst so deine ersten zwei Schritte raus. Wo läufst du jetzt hin? Die sind alle beim Arzt. Mhm. Ich weiß, die Kinder haben bei der irgendwas. Wie viel Uhr ist es denn? Jetzt so 2 Uhr. Ja, es gibt Kaffee. Oh mein Gott, Kaffee. Alle Kaffeesuchten. Ich weiß nicht, warum. Vertragsebene nicht. Okay, ich spüre immer so. Ah, also nicht den echten. Oh, das ist noch. Du läufst so 3-4 Meter raus und hinter dir das Kind, eins der beiden Söhne, kommt dir hinterher. Und so, ich habe ihm genug Angst gemacht. Bis er dann kommt. Ja, mein Junge. Vielleicht haben wir doch was gesehen. Aber nicht Mama sagen. Ja, natürlich. Ihr macht das Richtige. Was habt ihr denn gesehen? Die heilige Salbung. Kind. Weil, wir haben mit den anderen Jungs Mut, also die kennen die, also erzählt so ein bisschen von den Kindern, und dann im Wald spielen und dann haben wir eine Mutprobe gemacht. Eine Mutprobe? Ja, wer nachts auf den Friedhof geht. Und meine Eltern sagen immer, man darf nicht auf dem Friedhof spielen. Da haben deine Eltern auch recht, aber das ist in Ordnung. Was habt ihr denn auf dem Friedhof gemacht? Naja, wir haben da Verstecken gespielt. Und ist euch da irgendetwas? Ja, da war der Herr Crouch, den hast du schon kennengelernt. Mhm. Das war der erste Bauer, den du. Mhm. Der ist da. Genau. Der war da. Der war da? Mitten in der Nacht auf dem Friedhof. Ja, mitten in der Nacht. Und hat uns, also und sah sehr, also ist dann in die Krypta gegangen. Und ist dann dort wieder rausgekommen. Normalerweise darf man ja nachts nicht auf dem Friedhof, und er zittert wieder so ein bisschen, während er es erzählt, weil der hat richtig Angst. Aber, ne? Es ist gut, dass du beichtest. Du hast das Richtige getan. Du musst jetzt nur beten und dann wird dir das verziehen. Genau. Aber nicht weiter erzählen. Nein, natürlich nicht. Du hast das Richtige getan. Hab keine Angst. Er atmet einmal durch und man hat das Gefühl, es fällt auch so gerade so eine Last von ihm. Schon süß. Okay, der Typ hat was. Aber trotzdem wäre es schön, wenn du morgen Gottesdienst ja, statt dir da. Ja. Dann lass das. Bevor dein Ende. Okay. Der Typ hat auch im Friedhof getan. Dann geh ich halt auch mal zum Arzt, wa? Genau, eigentlich kommt gerade Cassandra. Deswegen mache ich erstmal Umberto. Umberto klopft an die Tür der Bürgermeisterin. Ja, die Tür geht auf und so ein auch so alter, tattriger Mann, geht schon fast an die 80, und so einer richtig dicken Brille öffnet sie. Wie kann ich Ihnen helfen? Es ist mir eine Freude, Umberto Audi Hapto, mein Name. Ich grüße Sie. Audi? Hapto, Audi Hapto. Das Audi? Hause. Audi Hapto. Audi Hapto. Okay. Audi Hapto. Ja. Große Familie, alte Familie. Ich habe ein dringendes Anliegen gegenüber der Frau Bürgermeisterin. Lassen Sie mich bitte zur Bürgermeisterin. Haben Sie denn einen Termin? Es ist dringlich, ich bräuchte bitte einen Termin bei der Frau Bürgermeisterin. Zeitnah. Zeitnah, am besten gleich. Ich bin im Auftrag der Kirk. Unterwegs, könnte man so sagen. Oh, sehr wohl. Ja, warten Sie kurz. Er geht rein, also lässt die Tür auch offen und wartet, also wartet, dass du mit reinkommst. Und du kommst in so eine kleinere Halle, wo ein paar Stühle und ein Topfplatz stehen. Und die ist die. Ja, die blüht. Genau. Und er schleicht so die Treppe hoch und klopft da so im Büro und meint so: Ja, bitte. Tür auf und Entschuldigung, ein gewisser Umberto Audi Hapto möchte mit Sie sprechen, und man hört so kurze Zeit ein Schweigen. Ja gut, lassen Sie ihn rein. So, und dann geht er wieder die Treppe runter und die Bürgermeisterin ist bereit, Sie zu empfangen. Dann gehe ich rein zur Bürgermeisterin. Also dann gehst du die Treppe runter. Und du siehst sie dann halt so in so einem Sitz, also schon ein Sitz, gemütlichen Sitz vor so einem größeren Tisch sitzen und gerade mit so einem Stift spielen, so. Ah, Umberto Hapto. Ich guck so durchs Büro, fällt mir was auf? Ja, es sieht schon etwas schicker aus. Mhm. Aber es ist eigentlich ein ganz normales Büro. An der Seite auch ein paar Bücher, ein paar Schriften. Genau. Und Ich grüße Sie. Kirk zum Gruße. Ja, Kirk zum Gruße. Was verschafft mir die Ehre eines so hervorragenden Adligen wie Sie? und sie grinst schief. Angenehm, angenehm. Wissen Sie, ich bin mit einem... Ich bin mit Pulsiva, einem praktizierenden Mönch, sozusagen im Auftrag der Kirk. Sie im Bund mit der Kirk, ja? Richtig. Wollen Sie jetzt Ihre Sünden abarbeiten? Ach, wissen Sie, wir sind hier in einer Art Ermittlung. Ich dachte, ich gehe einmal den kurzen Dienstweg und frage schon einmal um ein paar Informationen an, bevor ich hier das große Protokoll auffahre. Einmal verstellen. Ja, gelingt mir. Ja, wie? Gut? Genau auf den Punkt. Okay. Ja, so. Also sie fängt an, jetzt so zuzuhören. Also, was wollen Sie denn wissen? Wie kann ich dem großen Audi Habdo weiterhelfen? Ich merke, Sie haben Vorbehalte gegen meine Person, aber die sollen hier nicht zum Gegenstand sein. So offensichtlich, ja? Ach, wissen Sie, ich bin es gewohnt mittlerweile. Irgendein Tod muss man sterben. Ich bin den meinen gestorben. Guck mal, mein Würfel ist hier in dem, Stuhl. Mhm. Was ist da dran? Ja. Sie sind die Bürgermeisterin. Sie sind ja bestens im Bilde, dass hier momentan die Sachen ein wenig, die Geschicke ein wenig aus dem Ufer geraten. Die Kirk ist schon darauf aufmerksam geworden. Und hat auch schon Maßnahmen ergriffen. Die offensichtlich nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben. Nicht schnell genug. Wie unsere weiteren Untersuchungen gezeigt haben, nicht zum Erfolg geführt haben. Das muss ich aus offizieller Stelle sagen. Das werden Sie hören von offizieller Stelle, wie gesagt. Dann warte ich darauf, bis das die offizielle Stelle kommt und mir das sagt. Gerne, gerne. Ich möchte vorab nur wissen... Ich mache ja kein Verhör mit der, ne? Mhm. Mich interessiert die Wasserversorgung der Stadt. Haben Sie die organisiert? Ist das Aufgabe des Bürgermeisteramtes? Ich muss mich um die Sorgengeschicke der Bewohner kümmern. Und ich habe mich darum gekümmert. Indem Sie das Wasser aus der Stadt beziehen? Ich habe den sehr geehrten James Edison in seinen Bestrebungen unterstützt, Wasser heranzubringen. Hab dann meine Kontakte im Grünwald spielen lassen und jetzt haben wir eine gesicherte Wasserversorgung. Eine gesicherte Wasserversorgung, indem Sie Wasser zukaufen. Haben Sie eine Idee, was mit der hiesigen Wasserversorgung passiert ist? Warum das Wasser versiegt ist? Sie lacht ein bisschen, so als ob du so eine unverschämte Frage gestellt hättest. So. Selbstverständlich, glauben Sie, ich lasse Wasser kaufen, wenn ich das Problem direkt vor Ort easy lösen könnte? Was ist denn passiert mit dem Fluss? Ja, der hat irgendwann kein Wasser mehr geführt. Und deswegen ist der Brunnen versiegt? Nee, der Brunnen ist nicht versiegt, der Brunnen ist schlecht geworden. Haben Sie eine Expedition zur Quelle unternommen? Wir wissen nicht, wo die Quelle ist. Also der Brunnen hat immer mit Wasser gefüllt und wir haben jetzt nicht direkt die Mittel für eine größere Expedition, weil es dauert schon, Experten dafür zu kriegen. Und vertrauen Sie mir, Experten sind schon gerufen, aber es dauert natürlich im Grünwald alles seinen wörtlichen Gängen. Sie haben ja scheinbar schon von mir gehört, dann ist Ihnen ja bekannt, dass ich ein erfolgreicher Abenteurer, Techniker und Abenteurer bin. Ich habe sie eher aus anderen Zusammenhängen kennengelernt. Ja, aber dann wissen Sie ja, dass ich einer Familie entspringe, die sich verdient gemacht hat in Fragen die der Familie. Entdeckerei, in deren Fußstapfen ich ja ohne weiteres warte, auch wenn ich Interessen habe, die damit nicht einhergehen. Möchten Sie denn eine Expedition unterstützen, die dem Ganzen auf den Grund geht? Ich habe schon alles in die Wege geleitet und insofern unser Herr Hochlord Archibald Minitril der Expedition zustimmt, weil ihm ist ja auch gelegen, dass diese seine Liegenschaft weiter Ertrag abwirft, wird er eine beauftragen und hierher schicken. Meinen Sie nicht, dass Sie sich bei Herrn Archibald Minitril verdient machen könnten, wenn Sie auf eigene Initiative hin Schritte ergreifen und dieses Problem aus der Welt schaffen? Ich habe ja jetzt schon eine Initiative gemacht, dadurch, dass ich jetzt schon vorher jemanden hingeschickt habe. Wen denn? Einen Boten. Eine Depesche. Nur, dass ich es verstehe, zu diesem Archibald hat sie jemanden geschickt. Aber nicht irgendwie zur Quelle, um irgendwie zu untersuchen, was... Nee, also sie hat mit der Wache eine Depesche an den Archibald und der wird... wenn er es denn möchte, eine Petition schicken. Und okay. das ist halt so praktisch in seinen Weg gegangen. Okay. Genommen. Der neue Pfarrer, der vor 3 Wochen hier angefangen hat, was ist mit dem Alten passiert? Der hat nicht vor 3 Wochen hier angefangen, der ist schon seit einem halben Jahr da. Ach, ich dachte, der wäre neu. Nee, vor drei Wochen hat das Problem angefangen. Ja, aber er ist neu, seit einem halben Jahr. Ist der jüngste Zulauf für unser Dorf. Was mit dem alten Pfarrer passiert? Ist gestorben. Alter Schwäche. Die Pest. Oh, ja. Die Pest. Okay. Okay. Wir tauschen. Hier ist bequemer. Ist das für dich okay? Ja. Ich biete meine Dienste an, wenn Sie Bedarf daran haben. Vielleicht aber nicht. Den Flusslauf untersuchen zu lassen. Blöde Kuh, denke ich mir. Dann noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns ja wahrscheinlich morgen in der Kirche, nicht? Zur Messe. Yay. Und verabschiede mich. Ja. Also sie sagt ja auch nicht Tschüss. Okay. Ich versuche wieder unauffällig die Ecke zu spucken. Sie guckt, also es ist wesentlich kleiner und sie schaut. Okay, dann vor der Tür. Und du machst die Tür also hinter dir zu? Ja. Ist eine Glastür, kann man durchgehen. Dann gehe ich 2 Schritte zur Seite und spuck dann auf den Boden. Okay, dann einmal Heimlichkeit. Heimlichkeit? Dann willst du ja das heimlich tun. Ja, klappt. Ja, du spuckst ins Haus. So ein Ding. Okay. Okay. Ich gehe raus, unterwegs gucke ich, ob ich nochmal irgendwas mitnehmen kann. Kannst sicherlich die eine oder andere Vase einstecken. Ja, habe ich jetzt nicht so die Verwendung. Aber da liegt jetzt nicht irgendwie was Interessantes. Und da liegt jetzt nichts auf dem Boden. Hm. Okay, dann verabschiede ich mich noch da von dem Pförtner. Ja, der die Hand. Okay. Ich gehe raus und... Kannst ja überall liegen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich so? So 2:30. Also mitten am Tag. Ich versuche, ich gehe auch Richtung Arzt, weil ich bin ja verletzt. Ich will mich auch mal heilen lassen. Gut, dann kannst... klopfst an die Tür des Arztes. Das ist ihr beide seht da vor diesem Chemielabor immer noch, sieht sehr geschäftig aus, klopft wieder an die Tür, der Arzt wieder guckt so ein bisschen verwirrt. Sie entschuldigen und läuft wieder und macht die Tür. Du wartest so 5 Minuten so und dann geht die Tür auf und du siehst dann jemanden vor, stehen, der sich halt Kopf kratzt. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin mit Greg, Sur und Flint unterwegs. Die müssten hier sein wegen dem Wasser. Er guckt so ein bisschen in die Leere. Ja, dann kommen Sie rein. Er sieht schon ein bisschen erschöpft aus. Also läuft ja auch so eine Schweißperle runter. Und ja, er führt dich dann auch nach vorne. So, und es wird jetzt ist auch schon ein bisschen eng in diesem Labor. Na, ihr Schmacks, wie läuft's? Und wie sieht's aus mit der Forschung? Die stehen so. Ja, gut. Kannst du vielleicht noch was beitragen? Kochendes Brackwasser? Wir sind schon sehr weit. Ja, kochendes Brackwasser. Das beschreibt das sehr gut. Wasserköchelt schon, aber vielleicht kannst du noch was trinken. Ein paar Teekräuter rein. Mhm. Ja, das ist Alchemie dann eigentlich. Ja, dann Alchemie. Funktioniert eh nicht, wetten. Wenigstens einer hat Alchemie. Und du bist die Nein! Hoffnung. Schaut sich das an. Nein! Und sieht da auch wieder sehr geschäftig vor. Hast du Glückspunkte da? Ja, die Geistesblitzpunkte an der Seite. Ja, einmal. Ein dafür ausgeben. Für jedes. Ja, okay. Ich aber es ist ein kritischer Fehlschlag, ne? Das war's doch nicht. Meine ich. Oder? Nein, nee, 97 wenn Krieg. Nee, ist okay. Gut. Oder? 97 plus 10%. Nee, dann ist es ein kritischer Fehlschlag, was du da gerade gemacht hast. Jetzt die Frage, willst du nochmal würfeln? Oh. Oder willst du ihnen eine kritische Antwort geben lassen? Die du dann aber. Naja, vielleicht explodieren mit. Also hier könnte es tatsächlich sein, dass das Zeug explodiert. Das ist doch nur Wasser. Ja, aber seine ganze Armaturen und so müssen wir die halt ersetzen. Ich hab kein Geld. Ich bin noch nicht da. Ich weiß nicht. Ja, wow! Da streicht dein Glückspunkt durch. Ja, aber du schaffst. Jetzt steht er zu viert in dieser. Und sieht sehr geschäftig aus, während das Bergwasser rudelt und so langsam nur noch da unten so Sand und Staub. Richtig useless, ey. Ja, ich geh da auch hin. Gut, du klopfst, ja. Der Arzt hier schreckt so hoch. Und so viel Trubel hatte der seit Jahren nicht dort. Und, und er sieht da schon so, der atmet schon so richtig schwer. So. Geht es Ihnen gut? Ich bin nur ein wenig erschöpft. Vielleicht sollte ich jetzt wieder hinsetzen. Er setzt sich einfach auf den Boden vor dir. Oh, echt? Und dann wo er dann nochmal dich sieht, steht er, also quält er sich wieder auf. Eure Heiligkeit. Nehmen Sie sich doch eine kleine Pause im Hinterzimmer. Sie sehen wirklich nicht gut aus. Ja. So, sieht auch ein bisschen schwindelig aus. Ja. Hör ich das? Nö, das ist zwei Räume weiter. Okay. Und das sind Bude. Ja. Die anderen Herrschaften sind hier? Durch. Ja, vielen Dank. Also ruhen Sie sich aus. Wir haben uns heute eine große, großen Dienst geleistet. So. Ja, du läufst da auch durch diesen kleinen Minigarten und stehst dann auch da, wo die alle sehr geschäftig sind. Dürfte ich fragen, was ihr hier tut? Kräftig aussehen. Wasser beim Kochen zugucken. Wir haben versucht, das Wasser zu analysieren, sind aber zu keinem schlüssigen Schluss. Ist das Wasser aus dem Brunnen? Ja, das Wasser aus dem Brunnen. Ich hab keine Ahnung. Ich kann es falsch mit irgendwas. Magische Sphäre. Verstehen. Ob das Wasser verhält? Magietheorie? Brackwasser? Nee. Also wenn du mal feststellen willst, ob da irgendwas Magisches drin ist, musst du einmal auf Magie würfeln. Ich kann ja einmal auf Magie würfeln. Also ihr seht so, wie er kurz so darüber geht und so die Hand so ein bisschen hebt. Riecht. Und? 97 von 18. Ja, und warum explodierst du denn immer fast? Eindeutig, also. Also jetzt das Wasser ist eindeutig magisch. Es ist magisch. Da liegt ein Fluch drauf. Auf dem Wasser. Ja. Sofort läutern. Ich muss das sofort läutern. Redet lieber einen Schritt zurück. Das ist gefährlich. Ich warte vor der Tür. Du hast so einen Leuchterzwang. Ich habe so einen Leuchterzwang, ja. Wo ist denn der Arzt? Hat sich kurz hingesetzt. Er sah ein bisschen fett. Was habt ihr mit ihm? Ich muss erst das Wasser läutern. Das dürfte betretfett sein. Ich schau mal nach ihm. Gut. Am besten verlasst ihr den Raum. Es ist wirklich gefährlich hier. Ich läute das Wasser. Ich läute das kochende Wasser. Ey, ich läute wirklich das kochende Wasser. Ja. Jetzt ist es tolles kochendes Wasser. Du zündest eine Kerze an. Ich zünde meine Kerze an und läutere dieses Wasser. Und du hörst so ein Zischen. Nein, oh nein, es wird explodieren. Und vor dir explodiert der Gaskocher. Und das Glas springt. Mit der Kerze, durch, der Gaskocher, durch, während die Kerze durch, an ist. Durch die Gegend und dir fliegt alles entgegen. Ihr hört so einen richtigen lauten Knall von der Tür. Das passiert, weil das ist ein kritischer Fehlschlag. Ja, und dir fliegt ein Haufen ins Gesicht, so Splitter an die Kleidung und es zischt auch überall. Du kriegst kochendes Wasser auf die Arme. 31 Schaden. Boah! Ui. 31 Schaden. Und es tut verdammt weh. Das ist schon hart. Okay, vielleicht könnte ihm helfen, aber ich sehe es. Ja, gut, ich gehe auf jeden Fall hin. Ja, wir hören die Explosion. Was ist die 11 hier? Ja. Das kannst du nicht sehen. Fahrhaus. Fahrhaus, ja. Aber vielleicht gehen wir da rein. Guckst du nach dem Arzt und ich schau mal nach ihm, weil das klingt, als wäre schmerzhaft gewesen. Au! Au! Kann ich das hat weh! Das muss wirklich sehr verfluchtes Wasser gewesen sein. Wenn du reinkommst, sagt er das und wird hier überall alles verbrannt. Und oh Gott. Ich zieh mir mal so ein paar Glasscherben raus. Du kannst dich da selber heilen. Ja, kann ich. Aua. Ich kann mich auch davon selber heilen, oder? Ja. Wenn ich es nicht verkacke. Aber nicht hier. Aber nicht hier. Hier ist alles verflucht. Ich sage, das verflucht. Wieder aus dem Raum raus. Das ist die Sperrzone. Das ist alles verflucht. Kann ich so ein Siegel der Kirche an die Tür kleben? Ich klebe von außen ein Siegel der Kirche an dieses Labor. Okay. Damit verflucht. Jetzt haben wir drei arbeitslose Ärzte in diesem Turm. Nur der Raum ist verflucht, oder ist es auch das ganze Haus? Ja, oder nur zum Arbeiten. Der Raum. Kannst du aussuchen. Nur der Raum, das reicht. Ich würde auch zu ihm hingehen, mir weiter Glasscherben überall rausziehen. Und ihm leider mitteilen, dass der Raum jetzt sehr verflucht ist und ich nicht dagegen ankam und er besser Urlaub machen soll. Oder ganz weit weg auf jeden Fall nicht in diesen Raum gehen. Er sieht sehr verzweifelt aus. So. Das muss Gottes Wille gewesen sein. Dann ist er gerechtfertigt. Ja. Dann wende ich mich jetzt noch an den Arzt. Geht's ihm denn gut? Ich bin nur ein wenig erschöpft, aber sonst geht's mir gut. Das ist der Fluch? Ja, nur die Trägheit? Nur die Trägheit. Haben Sie denn genug getrunken? Er nickt. Was? Genug getrunken? Was? Ich habe verstanden, genug Drogen, aber das ist... Apropos Drogen, ich schaue mich im Raum um. Apropos Drogen. Vielleicht sehe ich ja irgendwas. Heimlichkeit. Jetzt, wo der Arzt nicht guckt. Na, eigentlich ist Gassenwissen. Wir können mal Gassenwissen. Ist eh kacke. Das ist eh kacke. Nee. Schön, dass das ist auch ein kritischer Vierschlag, oder? Ist das eine 99? Das ist auch kritisch. Das ist alles kritisch. Kritisch ist alles, was... 90 plus 10% des Wertes. Was? Du hast 55, das wäre also 5,5, also 90 plus 5,5, also 96, 97, 98, 99. Kritisch. Mhm. Kritisch. Ist mir egal, ich glaub's dir einfach. Was passiert jetzt? Also du schaust dich um. Schlimme Dinge passieren. Und siehst da auf jeden Fall etwas, was genau dem aussieht, wonach du suchst. Super. Ich bewege mich darauf zu und gucke, dass mir keiner zuguckt. Ja. Hast du noch ein Kissen irgendwo? Mhm. Das eine habe ich schon. Ich meine, wenn du die... In diesem Raum brennt dabei alles nieder. Ja, wobei, ich kann auch mal in mein Zimmer gehen. Ach, was? Schon okay. Die Kerze hast du mitgenommen. Für die Kerze habe ich mitgenommen. Also, wir warten aber nochmal. Das muss ja nicht jetzt sein. Ja, bitte. Genau, und ihr seht, wie er hingeht und irgendwas vom Ding grabbt. Verzeihung. Ja. Entschuldigung. Was haben Sie da gerade mitgenommen? Ich wollte gucken, ob wir ein Pulver mitnehmen können, um das Wasser. Sollten Sie nicht fragen, ob Sie dieses Pulver mitnehmen dürfen? Ich muss es mir nur ansehen. Haben Sie es wieder hingeschickt? Ich weiß Okay. Ich behalte ihn im Auge. Okay. Nicht, dass er nochmal was versucht. Mhm. Stehlen. Also bitte. Was stehlen? Der Randall der Gruppe. Ich würde mal einen Blick auf seinen Kopf haben. Von großer Pause. Naja, große Pause. Warum er sich da immer so kratzt? Der Schulpätzchen. Kann ich das irgendwie? Der hat Schuppen. Der hat einfach nur sehr trockene Kopfhaut. Okay. Ist einfach nur eklig. Das ist das Problem, was er hat. Ein trockener Kopfhaut. Ja. Okay, dann ist mir das egal. Ich könnte ihm mal ihre hier so ein Pflegeshampoo. Ja. Ich hatte übrigens herausgefunden, ich muss dieses Glasscherben loswerden, die Nachbarsfamilie von der Familie mit der Hexe hat drei Kinder. Und diese drei Kinder, zwei von den drei Kindern, waren eines Nachts auf dem Friedhof und haben dort beobachtet, wie der Herr... Crutch? Dort herumgewandert ist. Wer ist Herr Kutsch? Der Bauer? Ein Bauer von Haus 12, glaube ich. Ja, Haus 12. Nee, 12 ist... Doch, da ist auch ein Bauer. Haus 4. Also sie konnten jetzt nicht... Sie konnten nicht sagen, was er dort nachts getan hat, aber es ist nicht üblich, nachts auf einen Friedhof herumzulaufen. Deswegen wollte ich mich gerne auf den Friedhof umgucken. Nee, der ist von der 3, der Coach. Der ist, ja. Wo die 9 steht. Also Bauernhaus 3 ist der. Was? Ich bin mir alle verhalten. Also 3 ist der Vater. Wir machen es jetzt aber so. Okay. Weil ich hätte mir vorhin auch so gespielt. Also ich habe den... Nee, Tanja ist zu dem Haus gegangen und da war der drinne. Genau, aber ich habe den so... Nee, dann war es 12. Dann warst du erstmal bei 12. Ja, ich war erst bei 12. Gut, dann warst du bei 12. Der Witwer. Genau, der Witwer. Ja. Nee, also, genau, der Witwer. Der so seltsam gelächelt hat. Genau. Der Creepy. Der genau. Ja. Das war ja was. Entschuldigung. Deswegen würde ich gerne zum Friedhof aufbrechen und vielleicht könnte ja jemand Fähiges mich begleiten. Aber, achso, nee, weiß ich nicht. Ihr scheint ja auch an der Auflösung interessiert. Ich würde mitkommen, wenn sie mich dabei haben wollen. Wenn sie nicht weiter stehlen, können wir uns das überlegen. Doch nicht von einem Friedhof. Gut, dann ist das in Ordnung. Möchte sonst noch jemand mit? Bin ich schon da? Nö, nur das Gespräch mit der Bürgermeisterin dauert ja ein bisschen länger. Wo ist denn der Friedhof überhaupt? Wahrscheinlich hinter der Kirche. Kirche, ja. Oder? Genau, ja. Nee, also geht rechts im Bürgermeisterhaus raus. Wo ist das Bürgermeisterhaus? Da hinten. Ah, okay. Dann da weiter, gut. Ja, keine Ahnung, ich gehe mit. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ja, sind wir mal alle zusammen? Gut. Du siehst, wie die, 8 Augen sind mehr als 2. Du siehst, wie die Spaßtruppe im Hintergrund siehst, also du hast auch so einen Knall, du bist gerade rausgegangen, hast so einen Knall gehört aus dem Arzthaus und siehst da, wie so über den Arzt aus hinten so ein paar Rauschwaden raus sind und 10 Minuten später tritt die ganze Gruppe halt vor die Tür. Okay. Na, ich grüße die von weitem mit einem Na, ihr Alchemisten! Ich möchte gerne. Und stoße halt wieder zu der Gruppe dazu. Ja. Dürfte ich mich heilen? Jetzt da ich draußen Aber wenn du dich heilst, dann frage ich auch nach Heilung. 64 von 68, ja, geht doch. Mhm. Ich habe da auch sowas. Wer kann musst da du mal jetzt, gucken? Wie musst du jetzt dahinter stehen würfeln? Meine 4 wie 8? Bei mir steht da nichts dahinter. Dann Heilung ist 4 wie 8. Ganz hinten. Unten bei ja, Anmerkung. Dann heilen das schon Bogen 5 W8. 5 W8. Ja, was ist das dann? Ich weiß nicht mehr, was war das? Du würfelst 5 nur mit dem W8. Also mit dem 8-seitigen Würfel. Das sind die LP, die er zurückkriegt. Wow. Ganz schön viel. Bin gut. 7. 9. 15. 18. 20. Er sieht, wie er wieder anfängt mit der Hand so zu schwingen und so über sich zu greifen, wie so hier und da so Wunden und Verbrennungen einfach so langsam verschwinden. Ich fühle mich ziemlich malig, wenn ich das so sehe. Warum? Ja, weil ich bin Arzt und ich kann schon was heilen. Ja, und ich würde gerne kann aber nicht. Ja, ich jammer so darüber, so, oh, ich habe sowas am Bein von dem Sturz da in den Brunnen, könnt da jemand mal gucken? Heul leise. Voll leiser. Durchaus, ja. Das ist ja bestimmt ein bisschen anstrengend. Zieh meine Hose aus und präsentiere mein Bein. Also du musst jetzt schon ein bisschen warten, bevor du das nochmal machen kannst. Ja, dann musst du ihn leider ignorieren und weiterlaufen. Du kannst ja wenigstens stehen bleiben. Und ignorieren. Ja, aber du stehst jetzt mit heruntergelassen, oder? Mhm. Ignorieren. Ja, er hat so sich beim Sturz so einen leichten Riss am Bein, also so eine kleine Wunde, die sich so ein bisschen entzündet hat durch das Wasser. Tut schon weh. Amputieren. Du bist mir die wichtigste Figur von allen und du bist voll gegen mich. Das ist total schade. Frag dich mal, wieso. Ja, warum? Ich kenne da noch so jemanden, der so dumm war. Ja, also für das Ja. Du heilst mich? Ja. Du steigst in meinem Ansehen. Also kommt dann und also du kannst. Wie viele Lebenspunkte hast du verloren? 5. Ja, dann sind die wieder voll. Also verbindet gut. Die Wunden verschließen sich auch ganz entspannt. Ja. Wir gehen übrigens zum Friedhof. Wenn du deine Hose wieder hochziehst. Aber nur dann. Ja, ich war gerade bei der Bürgermeisterin. Das war wenig aufschlussreich. Ja, klar, ich vermute, also, ich bin immer noch interessiert daran, was da los ist. Das ist aber ein großer Friedhof. Da sind aber viele Leute gestorben in dem kleinen Dorf. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Schon älter. Der Friedhof ist schon älter. Gut, und ihr lauft zum Friedhof. Tada! Tada! Friedhof! So. Was sehen wir auf dem Friedhof? Die Tür schließt. Was sehen wir auf dem Friedhof? Ganz viele Generationen von Dorfbewohnern. Apple, genau, erstmal ehemalige. Also ihr kommt auf diesen Friedhof zu und ich vermute, alle bis auf eine Person werden diesen Friedhof gerade so im Licht sehr, sehr schön finden. Also er ist ziemlich zugewuchert. Also auch hier sprießt es. Wie verrückt, darf man auf Pflanzenkunde werfen? Und ja, alle anderen auch wissen. Du hast Wissen. Du kannst würfeln. Ich habe eine 8 gewürfelt. 65. 13 von 19 für Wissen, ja. Ja. Genau, und es blüht und sprießt. Aus den Gräbern kommen Blüten, die mal vielleicht vor 20 Jahren drauf gepflanzt wurden. Es ist richtig paradiesisch hier. Außer Pulsifer. Überall Unkraut. Dieser Friedhof ist nicht gut gepflegt. Hier wird die Ruhe der Toten durch dieses ganze Unkraut gestört. Und habe ich eine Harke dabei? Vielleicht auch ein Spaten. Aber der Rest, also es sind viele Gräber sind auch kaum noch zu erkennen, weil es überall blüht und surrt und man hat das Gefühl, um euch herum die Natur wächst und sprießt und die Felder waren ja auch schon, sind ja auch schon gewachsen, aber hier scheint wirklich so das blühende Leben zu sein. Sind da auch Sachen, die Früchte tragen würden? Nein. Kein so aber, Brombeer drauf. Ach so, solche, ja, aber die Früchte sind trotzdem sehr klein. Okay, also da herrscht ungefähr dasselbe. Genau. Wachsen die Pflanzen explizit aus den Gräbern heraus oder kreuz und quer? Kreuz und quer, aber aus den Gräbern halt am meisten, weil da, also die Wege, dieser Weg ist gepflastert und da geht natürlich auch so Unkraut und Gras hervor, aber die Pflanzen um mich herum sind wesentlich mehr höher gewachsen. Ich möchte untersuchen, wer da so begraben wurde, ob das irgendwie ein Friedhof ist, dem man irgendwie was zuordnen kann. Nein, also... Da ist. Also da sind nicht Gefallene aus dem Elfenkrieg oder so. Nee. Also da jetzt nicht. Also das, viele Gräber sind auch älter, also es sind schon auch Gräber, die 200, 300 Jahre alt sind. Mhm. Also da kann man auf manchen Gräbern das noch kaum entziffern, aber auch eher jüngere Generation. Also es scheint wirklich so der Dorffriedhof zu sein. Zentriert sich irgendwo irgendwas oder eher nicht so? Genau, also die Wissen geschafft haben, also ihr sagt wirklich, dass. Ihr habt das Gefühl, hier ist das Epizentrum dieses Wachstums. Mhm. So. Aber innerhalb dessen ist nicht nochmal irgendwie ein Zentrum zu Nein. auszumachen. So, jetzt nochmal zu deiner Frage. Ja, das war ja eigentlich schon. Ja. Also es fühlt es sich hier schlechter an? Anders? Negativ? Bimmelt es jetzt so richtig? Bimmelt so richtig los? Ja, es bimmelt schon stärker, aber es ist immer so, es wird stärker und stärker, sodass der Unterschied kaum zu merken ist. So. Aber ich als geliebter Mensch müsste es doch merken. Ja. Es passt ganz gut mit dem Eindruck zusammen, dass sie es hier auch besonders wächst. Und du fühlst dich irgendwie noch ein bisschen kräftiger. Du fühlst dich ganz gut eigentlich gerade. Soll ich jetzt würfeln oder was? Oder war das gerade Nein, ich will dir sagen, du fühlst dich auf jeden Fall ganz gut. Und du siehst, dass an deinem Stab hier und da an Silber so ein grüner Spross hervortritt. In deinem Stab. Mhm. Ist die Vegetation auf diesen Friedhofsbereich begrenzt oder geht die da auch? Also es geht auch durch die Zäune durch. Es geht auch durch die Zäune durch. Und der Wald drumherum wuchert. Das klingt voll schön. Was sehen wir denn jetzt hier so? Also ich meine, man sieht ja hier so Sachen. Gräber. Eingezeichnet, aber ja, aber es ist, sind alles Gräber und in der Mitte seht ihr noch so eine Krypta, so ein ja, viereckiges Gebäude, so ein paar Säulen und in der Mitte ist es halt offen, ist so ein Loch, da geht es halt nach unten. Und rechts? Gehen wir doch in die Krypta. Ich möchte die Krypta untersuchen von außen. Ja, ist altes gemäutes Stein, also auch schon uralt. Also auch noch vor dem Elfenkrieg stand das Ding hier schon. Das Dorf ist halt wahrscheinlich wurde nicht niedergebrannt oder sonst irgendwas. Deswegen steht da schon sehr lange alles und wurde auch wenig nur zerstört. Natürlich auch bewachsen, bewusst. Man kann es von früher noch erkennen, dass da auch wieder sauber gemacht wurde und das instand gehalten wurde. Aber von außen ist jetzt nichts Besonderes zu erkennen. Und das Gebäude rechts? Das ist so ein kleiner Teich. Was? Ein Teich auf dem Friedhof? Ja, so ein ehemaliger Springbrunnen, auch kaputt und verfallen. Okay. Und da sind auch Gräber. Ja. Ich gehe um diese Krypta rum, also ich stelle mich jetzt hier hin und bevor ich da hingehe, bedeute ich dem Flint, da mal bitte kurz mitzukommen. Ich nehme das wahr und komm einfach mal mit. Wir sind alle wahr. Ja. Wir gehen alle mit. Ja. Gehen alle mit oder sind wir da so 5 Meter entfernt? Was macht ihr? Ich würde gerne den Friedhof läutern. Okay. Kann ich den Friedhof läutern? Du kannst. Ich werde den Friedhof läutern, ich stelle meine Kerze auf. Okay, also, du fühlst dich hier sehr gut und dann fängt Mensch, ich nehme dir die Kerze auf zu. Das geht so nicht. Nee, ich kann halt nichts machen, ohne dass er mich irgendwie auf den Scheiterhaufen stellt. Du kannst die Kerze umschubsen. Also stelle die Kerze auf, ich zünde sie an. Ich könnte versuchen, mit Telekinese die auszumachen. Ich bereite mich vor. Könntest du versuchen, ja. Moment, ist das meine... Erleichtert um 10. 51. Du stellst sie an, zündest sie so an, bereitet sich vor und du siehst so... aus. Hier ist es besonders böse, glaube ich. Das ist nicht normal. Ohne Wind. Ich werde es nochmal probieren. Okay, zündest die Katze an, fängst wieder eine Bewegung zu machen. Geht das jetzt die ganze Zeit? Wahrscheinlich nicht. Erleichtert, schaffst du es, wenn ich es 10 erleichte? 86. Was ist dein Wert? 76. Ja. Nee, schaffst du nicht. Sie hat ja 96. Ja, ja, aber jetzt, also du merkst so ein... So, oh, aber die, unangenehm. Ja, aber Herr Priester, die Kerze ja, brennt. Wir haben jetzt, wollen wir nicht erstmal schauen, wo uns die Spuren hinführen? Okay, also aber es ist unangenehm. Das sollte so nicht sein. Ja, das können wir dann nachher immer noch regeln. Ich weiß nicht, ob ich dann hier oben laufen sollte. Unterhalten wir uns, glaube ich, mal, oder? Ja, genau. Ich will nämlich von dir wissen, ob dieser magische Gegenstand, den ich dir da gegeben habe, ob der sich hier irgendwie verändert hat oder irgendwie reagiert oder... Nö. Musst du nachschauen. Guck du mal. Ich bin noch mal nicht... Schleimiger geworden ist an diesem... Ich sag dir, dass ich den gar nicht dabei habe. Ach so. Ja, blöd. Ist das so? Nein. Ich hab ihn dabei. Gut, dann einmal verstellen. Was so verstellen? Lügen. Ja, oder Lügen. 39 von 55. Ja. Ah, dann nicht mit. Er hatte nicht mit. Ich dabei. Toll. Wunderbar. War das alles? Ja, das wollte ich wissen. Da wäre bestimmt was passiert. Wieso glaubst du, dass der Stein sich hier verändert? Der hat doch mit dem Problem überhaupt nichts zu tun. Naja, das ist Elfenmagie, hier ist Elfenmagie. Der Stein ist keine Elfenmagie. Natürlich ist es Elfenmagie, ich weiß doch, was ich dir verkauft habe. Mhm. Du weißt doch, was du sammelst. Mhm. Das ist mir doch kein Quatsch. Gut, gut, dann gehe ich wieder zu den anderen. Das macht mich total misstrauisch, dass du dich da so in diesem stellst. Du kommst auf meine Meuchelliste. Danke für den Hinweis. Ja gut, ich gebe es auf, die Kerze anzuzünden, weil... Wie heißt du? Ich weiß nicht. Krexel. Krexel. Gab es nicht irgendwie so Krieger oder sowas? Nein, eben nicht. Aus, oder? Nein. Weil Krexel... Das ist ich finde, das passt zu Durenbart, so Krexel Kildraner. So ein voll so ein Flair. Das fließt so von der Zunge. Ja. Ja. In Ordnung, ich werde den Ort nicht läutern, aber seid auf der Hut. Es ist wirklich gefährlich. Ja, ich rufe den Rest hierher, also zu mir und sag, hier ist so ein Eingang in die Krypta. Du stehst auf der anderen Seite. In die Krypta gehen. Stehst auf der anderen Seite, da ist nicht der Eingang, der steht. Lauch, ey. Der ist du Lauch. Wir gehen alle auf die falsche Seite. Nein, da ist der Eingang. Ja, ist das Loch. Ja. Ja, komm, lass reingehen. Sieht das so aus, als wäre hier regelmäßig jemand gewesen? Spurensuche. Wissen? Ja, Spurensuche ist Wissen. Wo ist mein Spurensuche, wenn ich es brauche? Aber bitteschön. Ja, also du siehst, also es ist natürlich alles erwachsen, aber du siehst viele, gerade hier, so in dem Bereich, viele kleine, tapsige Spuren, als ob hier vor kurzem Kinder gespielt hätten. Ja, gut, ja. Und du siehst natürlich auch immer wieder Dorfbewohner, die hier langgelaufen sind, um zu den Gräbern zu laufen, aber da ist auf jeden Fall immer noch eine Spur, die sehr deutlich immer direkt vom Eingang zum in die Krypta und von der Krypta wieder zurückläuft, die halt etwas öfter gelaufen wird. Okay. Ich teile das meiner Gruppe mit. Ich teile meiner Gruppe mit, dass ich eine Falle aufstellen könnte und wir denjenigen, der hier ein- und ausgeht, fangen könnten. Ich sollte mal gucken, was unten drin ist. Wissen wir nicht schon, wer hier ein- und ausgeht? Wir haben eine starke Vermutung. Der Herr Bauer. Das ist der Herr Witwer da. Ja. Eine Vermutung. Ja, aber deswegen müssen wir ihn ja jetzt nicht machen. Also ich halte das für keine gute Idee. Ich denke, wir sollten erstmal schauen gehen. Also, wer würde denn auf Verdacht jemanden verurteilen? Ich finde das auch schlimm. Der Jurist macht das niemand. Das ist etwas zu brutal. Ja, echt. Zivilisation, bitte. Ja. Ich hätte gerne noch ein bisschen der Mönch. Ja, wir sollten uns lieber umgucken, vorsichtig sein, nicht unbedacht handeln. Also euer Plan ist, reinzugehen, anstatt den Bauern zu befragen, ja? Ja, wie ist es denn so? Geht man mal einfach so in eine Krypta? Da unten sind etwas reichere Gräber, aber klar, also da kann man unten einfach sozusagen die Gräber oder die Särge besuchen gehen, wenn man da Verbliebene hat. Also es ist jetzt. Und wenn man nicht, ist es dann komisch? Ja, da bist du ja direkt verbrannt, wenn du reinkommst. Also rein darfst du, klar. Nee, aber wenn uns jetzt irgendjemand, wären wir dann suspekt. Ihr habt mich dabei und ich kann sagen, wir stehen wegen den Problemen sind wir zu fünf von der Krypta rum und tuscheln da irgendwie durch die Gegend. Wir sind überhaupt nicht auffällig. Also wenn da jetzt Wachen oder so rumlaufen würden, die würden aber links und rechts ist keine Menschenseele. Also natürlich ist es ein bisschen auffällig, aber es ist keine Menschenseele. Und keiner würde, könnt ihr euch dafür verurteilen, weil ihr auf dem Friedhof in eine Krypta gemeinsam geht. Ja, okay, ich kenne mich mit Friedhöfen nicht so aus. Verzeih, das wissen nicht so. Nee. Wer möchte zuerst in die Krypta gehen? Abenteurer. Ja, ich untersuche den Eingang auf Fallen. Gerne einmal auf Fallen entdecken. Ich muss das ja machen. Also Fallenmechanik, ne? Ja, ich habe. Also du entdeckst keine Fallen. Aber Forst du darfst gerne als erstes reingehen. Bitte? Sehr guten Wert auf Fallenmechanik. Ich weiß, ich habe auf ihn gewürfelt. Okay. Dann sag ich, nee, ist kein Problem. Dann gebührt dir die Erde. Der Kirchenmann soll vorgehen. Nein, der Kirchenmann wird nicht vorgehen. Dir gebührt die Erde, du bist Abenteurer, Mechaniker, Botaniker. Pulsifer, ihr habt doch so einen Stab und ihr könnt Licht machen. Und das ist ja hier... Keine dumme Idee. Im weitesten Sinne ein Haus Gottes oder eine Gedenkstätte. Wir wollen es ja jetzt hier nicht irgendwie entweihen und hier wie so einen Spielplatz begehen. Ich gebe dir den Segen, dort hineinzugehen. Und ich bin direkt hinter dir. Gottes Hand wird über dir sein. Also ich traue mir das natürlich zu, das zu erkunden. Du leistest der Kirche einen großen Dienst in dem Du weißt nicht, also kannst ihn halt nicht so gut einschätzen, du weißt nicht, ob der wirklich nett ist oder ob das so, du kannst gerne auf meinen Vorschlag ausschlagen. Ach so. Also weiß auch nicht, ob das so eine gestellte Nettigkeit ist und wenn du dann einfach mal Nein zum Kirchen sagst, dass Ja, ob seine Bitte oder ein Befehl ist. So, ja. Genau. Wie schaut's denn aus mit einer Lampe? Du hast deine Grubenlampe. Ich also, brauchte deine Funzel. Deine Funzel, genau. Die hatte ich mir jetzt mit dem Licht eigentlich vorgestellt. Ist das dann blenden? Oder sind sie ja geblendet? Hatte ich mir das dann doch nicht mehr gegeben? Weil ich habe dich Lichtschellen und Blenden. Lichtschellen? Ja, das ist cool. Ja, was spricht denn dagegen, dass wir zusammen da reingehen? Okay, gut. Ein schmaler Durchgang. Nein, aber einer muss als erstes gehen, das ist halt so. Ja, ich kann da als erstes reingehen, aber ihr kommt mit. Ja, natürlich. Ja, also. Und wer dann? Die Funzel? Ja, dann zack, ich mach mal eine Lampe an. Also willst du nicht Licht machen? Doch, ich will blenden. Aber er geht trotzdem vor. Du blendest da mal rein, oder was? Oh, 6 von 58. Ja. Ich blende dir den Arsch auf. Ulzefar macht wieder ein paar Bewegungen und du kannst aus deiner Hand göttliche Lichter strahlen. Cool, oder? Ja, und das scheint dann jetzt hier rein, oder? Ja. Das ist die göttliche Funzel. Und der Raum ist jetzt ausgeleuchtet. Oder ja, das ist eine Treppe runter. Mhm. Und dann ist da so ein Meter und dann ein Wenn wir irgendwo drin kämpfen. Stein. Kann ich mich nicht Ein steinerner Rahmen und davor eine Platte mit einer Eisengittertür drin. Eine Eisengittertür? Genau. Ist die verschlossen? Dann müsstest du runtergehen und an ihr. Aber die ist zu. Ja. Die steht nicht offen. Hört auch eine Klinke dran. Ja, ich schmeiß so einen Stein mal so da rein. Ja, du hörst dann Hallen. Ich horche rein, ob da sich was bewegt. Du kannst nichts hören. Ja, dann komm, geh ich mal zu der Tür hin und guck, ob die offen ist. Natürlich ganz langsam. Wir folgen. Stufe für Stufe. Ja. Ich taste so jede Stufe an, ob da ein Trittmechanismus oder sowas ist. Nee. Ganz vorsichtig gehe ich dahin. Kommst unten, drückst die Klinke runter. Drückst du die Klinke runter? Ich rüttel erstmal an der Tür. Ja, also die rüttel. Dreh mich um und sag massiv. Eine mythische Aussage. Aha. Aufgeschrieben. Ist sie denn offen? Das untersuche ich jetzt. Ich drücke die Klinke hinunter. Ja, die Tür ist offen. Ich mache die Tür auf. Mhm. Was sehe ich? Also einen größeren Raum, ungefähr von der Breite her doppelt so groß, ungefähr genauso groß wie dieser Raum hier. Mhm. Und ja, links und rechts siehst du halt so Steinplatten, wo Namen draufstehen. Und ganz am anderen Ende ist ein kleiner Altar aufgebaut, also der auch in die Wand eingefasst ist, wo schon Steinnetze dran waren und in den Steinen halt auch so Figürchen und Verrenkungen eingeschnitten haben oder reingeschliffen haben und die sich dann so zu einem Kranz zusammenweben am Ende. Kann man dort eine Kerze oder ein Räucherstäbchen anzünden oder irgendetwas? Ja, kannst du machen. Ja, dann werde ich das tun. Gut. Ich gehe an ihm vorbei. Ich lasse dich vorbei und frag dich dann auch, ob du das erkennen kannst, was da steht. Das werde ich jetzt dann gleich sehen, weil ich dann eben schon im Altar gehe. Mhm. Moment, stopp. Ja. Wirkt mein Spurensuchewurf noch nach? Ja. Wo sehe ich, wohin diese Spuren geführt haben? Spuren gehen praktisch geradeaus zur Wand, wo der Altar steht. Und dann hängen sie dort auf. Okay. In dem Moment, wo du die Kerze auch anzündest, also die flackert so ein bisschen auf, aber dann siehst du auch, dass die so im Wind weht, als ob irgendwo ein Zug wäre. Mhm. Mhm. Erkenne ich die, das Geschmücke an der Wand? Theologie? Ja, kannst du mal auf Theologie werfen. Völkerkunde, Theologie, irgendetwas. Völkerkunde. Ja, 35 von 90. Ja, also die es ist hervorragende Steinmetzkunst, die wahrscheinlich schon ewig überdauert hat. Es können so eine Steinmetzkunst, das werden mal Zwerge gewesen sein, die das geschnitzt haben. Oha. So. Und die Schrift am Grab kannst du nicht erkennen, aber es ist keine menschliche Schrift, die hier ansteht. Also es sind so Runen drin. Ich sag's aber nicht und zünd die Kerze an. Nee, die Kerze hast du schon angezogen. Ja, okay, ich stehe da. Ich sag nicht. Ja. Aber ich sag, dass die Spuren bis zum Altar führen, die ich draußen festgestellt habe. Die vielleicht so unserem Herrn Bauern Witwer gehören. Sehen wir anderen das auch mit der Kerze und dem Wind? Ja. Kann ich interpretieren, wo der Wind so herkommt oder wo hinten? Ja, von vorne, da wo er vorsteht. Also der kommt aus der Wand heraus. Sozusagen. Der Zug. Ja. gucken, wer da geht in die Wand rein. Ist da noch mehr? Irgendwas, was man drücken kann, schieben, ziehen, anzünden, was weiß ich, irgendetwas, was aussieht, das müsste man es berühren. Kannst du mir auf wer handeln überfallen? Oh, leck mich! Nee! Sehr schön gearbeitet. Ja. Also wir haben einen Kurzzug gesehen, ne? Ja. Eigentlich könnte doch jeder handeln jetzt das heißt, würfeln und gucken. Das müsste eine Tür sein. Das ist kein Handel. 4 Momente. 13 und 14? Ja, ich habe nur 3. Ich habe 11. Ja. Oh, ey, also, gut. Ja, ich habe aber 10. Ich habe keine Ahnung. Ja, du stehst doch fast keine Ahnung um dich herum. Aber ich bin zufrieden. Das ist schön, hübsch anzusehen. Was ist das? Warum? Ich habe 11 von 10. Ja, wir haben es ja. Ja, das ist ja so eine Tür. Vielleicht kann man ja gucken, ob die irgendeinen Mechanismus hat. Ja, das haben so. Die ja eigentlich schaffen, die beiden es. Mhm. Also ihr schaut jetzt an und merkt, dass die Grabplatte auf diesem Altar nicht mehr so bombenfest ist, wie sie eigentlich mal war. Ja, dann sag ich, hier, schieb doch mal die Grabplatte beiseite. Sakrileg. Nicht in diesem Leben, mein Freund. Das ist ein Zwergengrab. Das weißt du nicht. Warum weiß ich das nicht? Weil ich nicht gesagt habe. Ich hätte doch Wissen gewürfelt. Aber nicht auf... Das Grab Wissen. Dürfte dann wahrscheinlich relativ hast, klein sein. Nee, du hast... Eine 3 auf Wissen gewürfelt. Du hast, doch 3 auf Handeln gerade gewürfelt. Ja. Ich habe Handelnwurf verlangt. Ach so. Sehr gut. Ja, aber nein, wir öffnen keine Gräber. Ja, aber vielleicht ist es ja irgendwie. Gibt es da einen Hinweis für uns? Ich verbessere mich. Ich öffne keine Gräber. Gut, dann tschüss. Gut. Ja, aber wenn da ein Luftzug rauskommt, ist es gleich kein Grab. Ein Grab sollte ja zu sein und nicht nach hinten offen. Wir können auch mal. Und vor allem ist ja auch das Wohl des Dorfes. Ich gebe euch die Erlaubnis, es zu öffnen. Danke. Sehr gnädig von euch. Gott wird es euch danken. So Gottes Willen. Ja, dann. So Gottes Willen. Und wer möchte? Hast du den Stärkewurf oder so? Hm? Stärkewurf? Nö. Ja, ja, wenn ihr zur Zeit seid, kriegt, glaube ich, hier viel. Ja. Ich habe jetzt Stärkewurf, ne? Ja. Haben wir hier gar nicht mehr. Ja, dann schiebt ihr diese Platte zur Seite und unser Grexur darf mal auf Abwehrwürfeln. Auf Handeln würfeln, ja. Ich hoffe, ich auch nicht noch mal. Ja. Null. Doppelte. Ja, die Platte schiebt sich zur Seite und das macht erstmal so puff. Also kommt erstmal ganz viel, also kommt Staub raus und vor euch liegt ein Skelett und es riecht sehr unangenehm nach Schwarzpulver. Ich halte mal eine Kerze. Ich glaube, es ist eine Kerze und halte sie dran. Das ist zu recht. Das ist alles besser, als was jetzt gleich passiert. Ich gebe 5 Schritte zurück. Ja. Ja, ich habe Fallenwissen, ne? Mhm. Es war keine, also es war keine Falle. Es war einfach... Okay, aber ich möchte es mal angucken. Schwarzpulver. Was ist da los? Sie dürft alle mal Menschenkenntnisse würfeln, die es haben. Du hast zu lachen hier. Schreckt du was? Ja. 38 von 73. Ja, 38 von 66. Also, 56. Unser Grixo hat sich nicht nur sehr erschreckt, sondern ihr habt das Gefühl, er geht gerade, also es könnte sein, dass der gleich in einen Film reingeht und man sollte ihn ziemlich schnell beruhigen, bevor. In einen was reingeht? Er steht da, zittert ein bisschen und ihr habt das Gefühl, der spult sich gerade einen Film vor seinem inneren Auge ab. Hat jemand beruhigen? Nee, ne? Nee. Verführen. Ich hab Baldrian vielleicht. Ich klopf ihn so auf die Backe. Backe? Welche? Du hast so über so. Ja. Bist du nah, alles klar? Warum schaffst du? Ich fange den ganzen Körper an zu zittern. Magst du dich nicht vielleicht erstmal hinsetzen? Die Kopf zwischen den Knien? Das hat nicht geklappt. Kommt ja, nichts mehr bei mir an. Gut, dann schnapp ich dich halt eben die Ohrpflege an. Mein 6. Sinn macht auch nichts. Doch, der schlägt total an gerade. Echt? Ja. Oh, dann spring ich erstmal zurück. Ja, ich spring weg von dem Ding. Von dem Ding? Von ihm? Nee, von diesem Grab. Ja. Ich weiß nicht, was gerade das größte Problem ist. Ich weiß, ich würde ihn erstmal wegziehen. Also ich würde ihn mit mir weg, also irgendwie von diesem Grab wegziehen. Ja, du schaust dich um und es wummert alles. Also es ist wirklich so ein pulsieren und du siehst. Voll so weit. Ja. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Und du suchst nach irgendwas zu greifen. Das erste, was du zu greifen kriegst, ist die Grabplatte. Wo? Kriegst du? Würfel mal. Oh? Berserkergang. Oh nee! Ach was? Berserkergang. Ich gehe zurück ins Dorf. Das ist schön, was gehört. Ihr seht, wie in diesem Mensch irgendwie alles zittert, vor sich geht und er auch so als ob irgendwas durch ihn durchfährt und da Kräfte am Werk sind, die er nicht sieht. Und ihr seht, wie dieser Mensch alleine diese Grabplatte anhebt und hochhebt. Okay, ich renne ein ganzes Stück die Treppe hoch. Du kannst dich einfach wegrennen. Warum? Und jetzt hätte ich gern von allen ein W8. Was? Welcher? Was? W8. W8. Der aussieht wie ein Diamant. Genau. Und dann merkt ihr euch bitte die Reihenfolge. Ich schreibe mal auf hier. Ja, hier heute. Der hier. Sekretärin. Ich habe eine 3. 8. 6. 2. Ich auch? Ja. Er hat eine 3 gerade gemacht. Ich habe rüber geguckt. Oh, ich hab Glück. So, das ist wer. Ja. Ich als erstes. Dann Mischa. Du hast eine 2. Also geht's jetzt von unten? Ja, wir machen jetzt von unten. Okay, gut. Also. Ach so. Hast du jetzt einfach beschlossen? Ist ja egal. Okay. Ja, eigentlich nicht. Dann machen wir es normal wie immer. Dann ist Sandra als erstes mit der 8. Ja. Ja, Gregor fängt an, die Platte anzuheben. Sandra, Nathalie, Lea. Und sieht nicht freundlich aus. Mischa, das kannst du irgendwas so tun oder können wir nur zu. Du darfst jetzt. Er fährt gerade einen Film. Naja. Du kannst ihn da irgendwie rausreißen, wegrennen, schreien, dich aber zusammenkauern. Du kannst alles machen, alles, was du möchtest. Ja. Du stehst da einfach wie ein. Berserker. Ich konnte mich nicht wegziehen. Das heißt, überreden und so reden funktioniert. Das weißt du nicht. Viel gesehen ich würde versuchen, ihn zu überreden. Also. Zu beruhigen. Hast du hast Beredsamkeit, aber nicht beruhigen. Ja, aber dann mach Beredsamkeit erschwert um 30. Das heißt? Du musst 51 oder weniger werfen. Und kannst du zuerst werfen und dann das ausspielen. Ist ja egal. 51. Okay, ja, dann versuch ich mal gut zu drehen. Naja, das hab ich geschafft, oder? Ja. Kann ja trotzdem versuchen. Alles wird gut, beruhig dich. Oh, Junge, komm runter! Kommen nur noch unverständliche Laute aus mir. Ja. Hörst du, Junge, steh auf! Los! Was? Stirb nicht! Hörst du so einen aus deiner alten Zeiten, so als jemand gerade zerfetzt, hörst du, Junge! Ja, aber also von mir kommt halt nichts Verständliches. Ja. The fuck? Naja. Ich finde die Musik aber irgendwie. Ja, dann bist du jetzt dran. Nee, achso, nee. Entschuldigung. Esther. Unser Kommentar, unsere Eskalation. Gut, dann darf jeder von euch einfach mal. Nee, also es kommt von der einen Seite so ein. Beruhigt und du wendest dich dieser Person zu und siehst diese verschwommene Fratzen. Diese Platte in der Hand. What did I do? Hast du. Du kennst. Schlägst du zu? Gucken. Ich schlag zu. 92. So, du siehst wie er so. Und du denkst so, oh fuck, und springst zur Seite und diese Platte knallt auf dem Boden auf. Nicht? Nein. Nee. Es halt richtig laut und diese Platte zerbricht in der Mitte durch so. Also jetzt nur so eine halbe Grabplatte in der Hand. Da muss richtig viel Kraft drin sein. Und da ist auch so eine tiefe Delle im Boden. Was? Geht dir gerade ab? Ist krass drauf. Lea! Jetzt ist die Chance, deine Heldentaten rauszupacken. Ich guck auch weg, versprochen. Kämpf gegen sie. Und warum guckst du nicht mehr? Also unter Erde, ne? Genau, ich kann nur an offener. Ich kann nur einen Kampfattacke und die geht nur unter freien Himmel. Gut. Der Hexenring, das Lichtsteller hast du gesagt, die geht. Nee, der Lichtregen, den habe ich dann. Deswegen. Soll ich der Hexenring was bringen? Nein. Lukas, ja. Heil? Ja. Nein? Ja? Ja? Nein. Keine Ahnung. Aber du hast doch. Also, wie viel? Voll? Dann ist aber gleich leer. Was? Okay, dann machen wir so und ich trinke noch was anderes. Der lass doch leer. Das sind so Hexen, ist nicht im Kampf. Und was war das andere? Heilen ist ja, du heilst ja nur Schaden. Ja, ich meine so seinen komischen Film. Das ist keine Statusheilung. Ich kann ihn mit Ratten ablenken. Die Platte wegnehmen? Das könntest du zum Beispiel machen. Du kannst auch noch was. Also ich sehe was ganz anderes bei dir. Ich hatte Telekinese oder aber ich weiß nicht. Hey, ich weiß nicht. Mit Verwurzeln kannst du Leute fest. Ja, stimmt, ja schon. Festketten. Okay. Nein! Wow! Willst du vielleicht einen Glückspunkt einsetzen? Ja. Damit wir nicht alle sterben. Mann, ey, wie kann man nicht auf dem Bildschirm überlegt bei anderen spielen? Ich würfel immer voll gut. Ja, aber immerhin kein kritischer Fehlschlag. Ja, also. Immerhin. Du darfst einmal auf Magie würfeln. Ich weiß, was bald brennt. Nee. Ja. Ich weiß, was bald brennt. Ich hab gleich dein Leben angefangen. Man sieht so, wie Cassandra so anfängt, so ein bisschen panisch zu fuchteln. So, wer ist als nächstes dran? Du sagst so, hier. Mich als nächstes dran. Ich bin als nächstes dran. Ja. Ich renne die Treppe hoch. Okay, du rennst. Und schließt die Tür. Oh, was ist denn das? Hinter mir, ja. Was bist du denn für ein Bastard? Okay, du rennst raus und schließt die Tür, ja. Die öffnet sich nach innen, nicht? Also zur Krypta hin. Ja. Ja, ich schließe die. Okay. Und ich hole mein Seil raus und versuche die mitzuzunehmen. Okay, du rennst raus und schließt die erstmal. Und dann holst du. Gut. Dann. Das ist eine linke Christopher. Er muss von einem Dämon besessen sein. Eindeutig. Eindeutig. Auf jeden Fall bist du von einem Dämon besessen. Ich werde in Deutschland. Das ist logisch. Eiskalt holst du die Kerze raus. Und so, wenn geht unter den Treffer so. Holst du die Kerze. Buch, Nadel, Glocke. Ab geht's, Klingel. Okay. Und spreche meine Gebete und läutere dich, wie du noch nie... Mit einer Eins, Alter! Voll geläutert! Und du siehst, also du hast das Gefühl, dass hinter ihr so da und da so schwarze Wolken, du wirst so ein bisschen durchgeschüttet und wirst von allen Dämonen, die du hast, befreit. Ja, du bist auf jeden Fall gesund. Du bist auf jeden Fall hundertprozentig gereinigt und geläutert von deinen Dämonen, die dich zwar nie besessen haben, ja. Aber... Das kann nicht sein. Weiche von ihm, böser Geist! Und du siehst so... Ich habe eine Eins. Ich würfel nie eine Eins. Vor dem Scheiß. Ich werde irgendwas machen. Nein. Er ist von einem Dämon besessen. Du bist dran. Es ist geläutert. Und jetzt? Also ich bin auch mit der halben Platte dran, ne? Ja. Und guckt mich an. Naja, du bist ja aus der Seite, also guckt auf die Stelle, wo sie gerade hingehauen hat. Okay. Das passiert jetzt alles in so 10 Sekunden. Ja, ich bin also weggerollt. Ich bin also am Boden wahrscheinlich. Okay. Nee, du kannst stehen. Also musst du es ja nicht mal kontern. Tür ist zu. Kannst du mal hinterher rufen, Bastard, der da wegrennt und uns einsperrt. Ich sperre euch nicht ein. Die Frage, ob ich das überhaupt mitbekomme. Ich versuch's mal mit dem Schleimstein. Du kommst als nächstes auf den Scheiterhaufen, mein Freund. Naja gut, ich fühle mich bedroht, also zücke ich meine Waffe. Oh, du hast eine Waffe, und das finde ich gut. Du zückst und wenn, dann ziehst du deine Waffe. Hat überhaupt jemand in dieser Gruppe eine Waffe? Das hab ich schon auch gefragt, Stab. Du bist dran. Hast du Stabwaffen mit? Hast du Kampf mit Stabwaffen? Ja. Okay, wenigstens. Ich kann nichts. Bringt das doch mal was mit Verurteilung? Du kannst weiterwürfen. Erleichtert uns den. Ist der Hund erleichtert? Ich weiß nicht. Ja, und du machst wieder. Du machst wieder und dann einmal auf Magie werfen. Und du hast wieder. Schickst. 5 von 18, ja? Ja, und du läuterst und wunderst dich, dass dieser Typ da steht und plötzlich wachsen da so an seinen Füßen Ranken. Kann ich das jetzt auf ihren inneren Dämon beziehen oder muss ich das auf sie beziehen? Du weißt, dass da gerade auf jeden Fall Magie am Werk war. Ja, okay. Wie ich das dann sehen möchte, kann ich selbst auslegen. Ja. Gut. Bin ich mal heute so nett. Sonst wüsstest du eigentlich, also. Ja, ich weiß. Ja. Genau, du hast dich jetzt vorgedrängelt, ne? Das war meine Schuld. Dann bist du jetzt dran. Naja, gut, okay, ich bin festgewurzelt. Ich habe aber immer noch eine halbe Steinplatte in der Hand. Ja. Genau, du darfst erstmal gucken, ob du dich loskriegst und für einmal fandeln. Okay, also du bist festgewurzelt. Du kommst, also du merkst, dass deine ganze Kraft gerade in den Boden abgeleitet bist. Aber ja, du hast diese Steinplatte. Wo wirfst du sie hin? diese Läuterung, ne? Hat die mich irgendwie... Die hat dich, du hast schon was gemerkt. Ja, und ich weiß auch, wo es herkommt, ja. So? Nee. Ja, Säckergang. Wenn du willst, kannst du die... Ja, ich überlege gerade, ich will gerade... Also du wurdest gerade gefesselt von einer Richtung, das weißt du, und du wurdest gerade geläutert von einer anderen Richtung. Ihn, dann kann ich ihm das Leben retten und dann kann er mich nicht mehr umbringen. Von der einen Seite gewurzelt, von der anderen Seite geläutert, also geht schlecht. Kann ich auch, ja, ich kann super ein. Ja, ich werde die Platte an. Der Platz ihm die Platte an den Kopf. Ja, ist aus der war, hier. Der war zuerst. Jan. Oder als letztes, je nachdem. Ja, aber kannst du jetzt aussuchen. Ja, wenn du eine Platte auf ihn speisen willst, dann schmeiß eine Platte auf ihn. Dann los. Du musst dich aber um. Ja, aber gut. Du darfst einmal auf Handeln werfen zum Ausweichen. Ich hab kein Handeln. Ich krieg so Platte, ich hab dermaßen einen Kopf, Alter. Was musst du würfeln, wenn du jetzt kein Handeln? Nicht 90. Und du hast auch so die Leute. Eins! Du bist so richtig stolz auf das, was du gerade erreicht hast. Und stehst da so mit geschwellter Brust. Mein Gott schützt dich. Ja, Gott schützt dich. Gott schützt dich. Eine Steinplatte entgegen und knallt dich, aber so richtig aus, knallt dich richtig aus den Latschen. Wie koordiniert läuft das dann ab? Du bist so dumm, ich hab dir, glaube ich, fünfmal gesagt. Du drehst dich um und schmeißt dir einfach so weg. Also es ist unkoordiniert. Du bist tot. Aber wenn ich unter meinen Wert komme, dann trifft's. Ja. Ja. Improvisierte Waffe, ziemlich schwer. 8W10 Schaden sind das. Oder zwei, mach mal 4W20, das ist. Hinter der Tür macht's. 4W20 Schaden. Ich sag ja nicht, ich hab dir, glaube ich, das wird beim Charakter erstellen fünfmal gesagt, dass du dich zumindest ich ein bisschen verteidigen sollst. Ja, hau rein. Gib mir ein bisschen Wandermönch. Du musst doch schon was können. Wenn du dich gegen Wandermönch alleine. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sie ist tot. 66. Nein, ich bin nicht tot. Müsste ich ja würfeln, ne? Du kannst gerne würfeln. Ich will ja würfeln. Bist du 20, eine 19, eine 16 und eine 11. Bist du dir sicher? Ja. Ist besser. Ah, 25, ja, das sind 16 plus 25. 31 Schaden. Ja, ja, dich zieht das richtig, dich knallt es richtig irgendwie so, das ist richtig so ein. Ja. Buff. Ja. Und du hast das Gefühl, das ein oder andere bricht gerade. Da kriegst du ja wirklich jetzt voll frontal. Und es knallt dich schon nach hinten. Ja, Umberto. Du. Junge! Du knutest ja jetzt wirklich das Seil da fest, ja? Ja, ich mach die Tür kurz ab. Mhm. Und schnapp mir ihren Stab. Was? Ja. Willst du das nicht? Den hat er in der Hand. Sein. Da muss er jetzt mal wieder runtergehen. Ja, ja, und ich bin das ja auch. Also wenn, dann knallt er so zurück. Und dann musst du auch wieder reingehen, genau. Ja, muss ja die Tür erstmal wieder auf. Kannst du ja nicht einfach aufschwurbeln. Ich hätte den schon gerne gehabt. Nö, dann bin ich die Tür zu. Ja. Gut. Wie soll. Dann würden wir einmal auf Seilkunde. Immer eine linke Be- Okay, ich sollte vielleicht gar nichts sagen. Was? Auf Seilkunde? Ja. Also du versuchst jetzt richtig einen Knoten. Versuchst jetzt da drin einzusperren. Nee, ich binde da nur so ein bisschen. Okay, dann dass man jetzt nicht in Rage irgendwie aus Versehen die Tür aufmachen kann. Mhm. Also ich nehme wirklich nur das Seil und wickel es 200-300 hoch. Okay, gut, das will ich dir. Und dann gehe ich raus. Ja, nee, du bist ja jetzt erstmal beschäftigt. Okay. Ja, Pulsefahr. Kann ich mich irgendwo hinkriechen, wo ich ein bisschen geschützter bin? Ja, du kannst dich in eine Ecke verkriechen, aber geschützt aber es ist schwer. Also hinter den Altar und so geht nicht. Nee, der ist ja in die Wand eingelassen. Okay. Ich würde mich mal in eine Ecke verkriechen und da schmerzhaft in der Wand hinunterrutschen und mich selbst heilen. Ja. Wenn das möglich ist. Ja, aber er schwert um 15. Dir tut alles weh. Ist mir egal. Blind vor Schmerz gerade. Kann sie eigentlich so viel zaubern, wie sie will? Irgendwann... Es tut zu sehr weh. Irgendwann bremse ich das aus. Nein. Also du machst so... Ja. Aua! Das ist eigentlich meine Chance, jetzt einfach verreckt zu lassen. Ja, das ist auch mein Gedanke. Scheiße, ich bin froh. Würfel mal überleben. Ich? Ja. Du machst ja auch nur Freunde. Ich bin Priester, was soll ich denn tun? Ich bin halt in der Rolle, ne? Hä, hey, aber... Ich kann ja nicht mal drauf gehen dabei jetzt. Und bitte? Entscheidest du. Ja, aber du. Aber also um dich herum halt nicht so reagierst und das machst du und du, diese Wurzeln, die ziehen wirklich gerade irgendwie die Kraft aus dir und... Ich sack in mich zusammen. Ja, dir knallt, du sackst so in dich zusammen und wirst wieder so klar und dieses Pulsieren läuft wie weg. Und es voll, das ist voll, noch voll auf die Fresse gekriegt. Ja. Und stehst da jetzt und hast gerade Bucherwurzeln an deinem... Ja, ich lass mich runterlassen. Ja, okay. Da klappt jemand jetzt gerade wieder kraftlos zusammen. Hat die Läuterung wohl etwas länger gedauert. Aber sie hat funktioniert. Hat nur etwas länger gedauert. Könnten wir irgendjemand vielleicht helfen? Nicht ohne auf dem Scheiterhaufen zu landen. Antwortest du das? Ja, und du bist sonst, ne? Nee, mir kann keiner helfen. Ja, ich kann ja schon, also erste Hilfe habe ich ja. Also ich kann ja hingehen und schon erste Hilfe leisten. Mhm. Ja, wow. Wollen wir das? Du bist oben. Du hast gar nichts zu sagen. Ich bin an sich ein netter Mensch und ich habe ein Helfersyndrom. Ich stehe da noch an dem Tor. Nee, du hast das Tor von außen mit dem Ding. Du hast eine schöne Eisentür von außen zugemacht mit einem Seil. Und geht fängt an sich so ein bisschen, aber jedes Mal, wenn du das Pässe, dass wir so knippen. Eisentür. Entschuldigung. Zack, Entschuldigung. Entschuldigung. Der Wille zählt, mein Kind, der Wille zählt. Du stehst draußen und das Gepolter drin hat aber auch aufgehört. Ich sehe das ja auch alles. Das ist ein Gitter. Ja, aber du bist ja hochgelaufen. Nee, war doch noch, du hast gesagt, ich brauche ein bisschen. Okay, ich bin noch dabei. Ja. Ich sehe ja, was passiert ist. Jetzt muss ich mich ja irgendwie aus dem Schlamassel wieder rausziehen. Ja, ich mache die Tür wieder auf. Ja, okay. Und? Tür geht wieder knatsch. Dein fucking Ernst, du Lusche. Guck dir in die Runde, wie so die Stimmung ist. Schlecht. Und du so? Was hast du so getan? Nee, eigentlich, also mich interessiert, kann ich irgendwie Menschenkenntnis oder sowas würfeln? Mich interessiert, ob wir hier ihn jetzt da unten lassen. Wieso willst du dann auch Menschenkenntnis? Hä? Ja, wie die anderen drauf sind. Also ob wir uns jetzt gerade gegen ihn verschwören können und uns einigen... Was haben wir denn davon? Nee, warum? Weil du dich gerade verpisst hast. Du wolltest Hilfe. Ich wollte Hilfe holen. Ja, du schießt uns ein. Ich wollte Hilfe holen. Wollen wir das In- oder Out-Character klären? Lügner, ey. Ja. Ob er es vorschlägt oder nicht. Ja, dann mache ich die Tür auf und lauf zu ihm hin und wie kann ich dir helfen, frage ich. Boah, echt gar nicht. Kriegst du? Bist du wieder da? Ja, ich bin so dämmerig. Aber du antwortest. Aber ich bin wieder so. Was zum Teufel war das? Das alte Geschichten kommen hoch. Das Schießpulver. Und deswegen rastest du so krass auf. Ich bin fast gestorben. Es sind schon viele gestorben. Du hast auf deinem Altar entweiht und ihn nach mir geworfen. Das ist das Ende seiner. Dieser Altar, der wurde entweiht. Ja, das ist schlimmer als der Schmerz, ja. Der innere Schmerz. Das ist der innere Schmerz. Und nein, du kannst mir nicht helfen, du hast uns sitzen gelassen. Ja, aber mal, um die Situation jetzt mal nochmal zu beleuchten. Da hat jemand gezaubert, da ist jemand besessen gewesen und ich bin der Böse, oder was? Das weißt du outgame, aber in-game hast du das mit dem erstens mit dem Zauber nicht mitbekommen, also hast du gesehen, dass der Wurzeln rausgestiegen ist. Yeah. Der Einzige, der das irgendwie mitbekommen hätte können, ist Palzifar, aber der hat ja den Dämonen geleitet. So. Das war die einzige Person, die gezaubert hat. Gut, aber da war eine Besessenheit. So. Da sind wir ja, er ist ausgeflippt. Aber ich habe ihn geläutert, deswegen geht es mir jetzt wieder besser. Ja, dann bin ich ja froh, dass die Situation nochmal... glimpflich ausgegangen ist. Oh, ich würde so gerne einfach Maul holen. Aber ich kann es ja. Ich freue mich auch. Ich kann es gerne erledigen. Ich hab ja einen Stock. Zum Glück war Gottes Segen hier auf uns, über uns. Aber ich glaube... Aber was ist hier vorgegangen, frage ich dich. Was war denn hier los? Ein sehr starker Dämon war hier am Werk. Also es sollte nicht wieder vorkommen, weil der Dämon ja jetzt exorziert ist. Wo kam der her? Der muss in ihm geschlummert haben. Oder er ist aus dem Altar in ihm geklitten. Oh, ich glaube auch, da hat er irgendwo geschlummert. Mach den Altar zu. Aber der Altar, wie ist das? Dämpft das aus? Oder ja, das ist weg. Muss ich davor stehen? So, ja, also müsstest du sozusagen davor stehen, aber das ist ja auch einfach so mit einem Staub so verwirbelt. Also es riecht nicht mehr so stark, wie wenn du es direkt ins Gesicht bekommst. Okay. Aber der Herr Bauer hat ja irgendwas an diesem Altar gesucht. Da sind ja die Spuren hingegangen. Nicht nur gesucht. Und auch gefunden. Oder hingetan. Also da ist mehrmals hin und her hergelaufen und die Spuren... Also deswegen sollten wir uns den Altar vielleicht nochmal genau. Kann ich dir nach Fallen untersuchen? Du nicht, du raus. Also kannst du eine Fallen untersuchen machen? Ja, kannst du machen, mach mal. Das sind ja falsche Würfel. Ich ja, ja, der ist falsch. Und der ist rein falsch wieder. Gut, gut. 31, ja locker. Okay. Ja, keine Fallen. Das war einfach, da hat sich drin einfach was aufgestaut. Schwarzpulver. Ja. Aber sieht man irgendwas da drin? Außer ein Skelett? Nein. Also, du tastest das halt so ab und du merkst schon, dass die Platte, auf dem dieses Skelett liegt, halt auch unruhig ist. Weil da kam ja irgendwo Luftzug her. Genau. Also deswegen ist das Pulver auch so hochgestoben. Ja, da muss aber unter der Platte ja noch irgendwas sein. Ja. Und diese Platte halt auch noch entfernen. Okay. Du nicht. Also dann sag ich schon. Ich bin immer festgewurzelt, soweit ich weiß. Stimmt, du bleibst dann. Ja, aber wenn sie den Zauber löst, dann ist er weg. Also ja. Kann ich auch einfach etwas. Also ich bin gerade erstmal wieder so ein bisschen, dass ich selber klarkommen muss. Und nach einigen Kampfrunden ist der halt auch wieder weg, also so langsam der was? Zerfallen die auch. Nach einigen Kampfrunden und jetzt sind ja schon, ist ja schon ein, zwei Wurzeln. Hast du die Wurzeln? Ja. Ja. Ich lasse zur Sicherheit einfach erstmal dran. Dann behaupte ich, da war eine Falle. Das ist ganz klar zu sehen hier an den Spuren. Und es war eine magische Falle wahrscheinlich. Und da habe ich natürlich tunlichst gesehen, dass ich hier komme. Glück gehabt, dass das hier nochmal. Ja, schön, dass du weggegangen bist. So einmal verstellen. Glimpflich ausgegangen ist. Wie dir das glauben? Ja, hier, ich mach verstellen. Ihr könnt Menschen. Ja? Ja, schauen wir mal. Wie hoch er denn. Ja, klappt. So, du verstellst dich jetzt. Ich habe 25. Doch, 7 ist gut. 7 ist. Ja, deswegen nö. Ach, glaub ich, genau, also 16 von 66 auch nö. Ja, aber also er hat schon gute Verstellenprobe gemacht. Also natürlich guckt die jetzt sehr kritisch, aber die Einzige, die es wirklich durchschaut, oder die Einzige ist Flint. Also. Ich halte aber meine Klappe, weil diese Debatte habe ich keinen Bock drauf. Du hast doch gesehen, wie er mit uns umgeht. Jetzt nimmst du denn auch noch einen Schuss. So geht das aber nicht. Ich bin nicht entspannt. In Gang weißt du das nicht. Siehst du sonst noch irgendwas bei dem Altar? Ich würde mich mal langsam wieder so aufrecht hinstellen. Das tut ja. Ja. Ja. Ist das auch so etwas? Das ist schon eine leichte Genugtuung. Für euch beide. Ja, das schon, aber deswegen. Bemühe mich jetzt auch nicht mal drum, ihn zu heilen. Ich liebe euch. Ja, genau. Gottes Segen sei über euch. Okay, ist da was? Unter der Platte geht es noch weiter. Dann nehmen wir doch die Platte mal weg. Ja, ich nehme meinen Klopfer, Stein. Ja, es kommt noch ein bisschen Staub hoch, aber ja, kannst die einfach entfernen. Und darunter ist tatsächlich eine Treppe, die da so runter geht. Natürlich. Civitella? Ja. Seht ihr, ich gehe nicht nochmal vor. Ich auch nicht. Gib mir die Lampe, ich gehe vor. Bitte schön. Muss ich dann wieder Neulicht machen, um alles zu illuminieren? Ist das immer nur so raumgegrenzt? Du musst da, wenn du deine Lampe wieder anmachen willst, dann musst du sie wieder anmachen. Ja. Ist das mehr Schwert, weil ich Aua habe, oder? Freunde Kupferstecher? Bitte? Wird es mehr Schwert, weil ich Aua habe? Hm. 10. Nö. Gut. Also, ihr seht so, wie er versucht und macht flickert. Genau, flickert und dann geht's aus. Wow. Gut, aber ich habe ja diese Funze. Aber haben wir eigentlich keine Fackel? Aber wir thematisieren gar nicht, dass sie so ausgerastet ist. Wenn du es thematisieren willst, dann thematisier das in-game. Ja. Also, ja, okay, dann gehe ich nochmal zu meinem Kumpel Krixo hin. Kollege, was war denn da los? Kollege Schmierschuh. Warst du nicht da, als ich das eben schon gesagt habe? Ja, deswegen hat keiner mehr drauf, was soll man da jetzt, hat irgendwelche traumatischen Erlebnisse, soll man dann noch groß und dein Thema hat ihn besessen, okay. Was soll man denn da tun? Traumatische Erlebnisse, die eine Steinplatte hochheben Nein, lassen. Bei dem Geruch von Schießpulver kommt das immer hoch und dann tick ich aus. Berserker-Modus, gut, dass wir da keine Fahrer haben, oder? Okay. Ja, genau, das ist schon wieder so, okay, umsonst. Okay. Ist ja gut. Krass, dass wir alle nicht kämpfen können, also... Okay, gut, ja. Mhm. Du hast eine Pistole. Ah, doch, du hast doch eine Pistole, okay. Ich durfte nicht. Also, das ist nicht genug. Pistolen. Oh, Sandra. Ja, dann können wir doch aber mal festhalten, dass der Pistoleneinsatz gefährlich ist. Oder das weit weg von ihm stattfinden wird. Ich weiß, wie es wohl war, ja. Aber ich habe eh eine Tesla-Waffe gefunden. Achso, was, ne? Eine Tesla-Waffe. Oh, wie cool. Ja, Glück gehabt, ne? Tesla-Waffe? Eine Tesla-Waffe. Ja, da funktioniert die wahrscheinlich mit Strom. Mit Strom, Schwule. Ja, mit einer Schwule. Tesla. Kein Schießpulver. So, Nikola Tesla. Funzeln? Ja, aber ich denke, wir sind hier mit Dampf unterwegs. Das hast du ja eh überhaupt nicht gesehen, weil du warst draußen. Und ich hab's ja nicht eingesetzt. Tesla ist aber so, ist aber selbe. Also, es kannst du auch wunderbar mit einpflanzen da. Ah. Ja. Mit Strom und Spulen und auch alles mechanisch und technisch und alles. Schieß mich tot. Jedenfalls ist da unten, also ist da so eine Treppe, eine steile Treppe nach unten. Und da könnt ihr mit der Funzel runter leuchten. Also ja, ich leuchte. Dahinter öffnet sich der Raum irgendwie. Ach, das ist. Ihr könnt es nicht genau sehen, weil ihr halt oben steht. Achso. Ich entschuldige mich in die Runde und würde fragen, ob entschuldige. Ja, entschuldige. Also, ach, du kannst ja heilen, ne? Ja. Soll ich mir das mal anschauen? Oh, das wäre sehr freundlich von dir, wirklich. Ich hoffe, dir geht's jetzt gut, da der Dämon dich verlassen hat. Ja, ja. Umberto, verzeiht. Mein lieber Herr Priester, es hat nichts mit Dämonen zu tun. Ich hatte das gespürt, doch auf jeden Fall hat es was mit einem Dämon zu tun. Naja, halt mir nochmal Schießpulver in die Nase, das wird wieder passen. Nein, das kannst du ja jetzt auch nicht so. Ich glaube, das ist das wollen wir einfach nicht ausprobieren. Nein, das wollen wir nicht. Ich glaube, das bringt nichts. Heile mich, oh ja, heile mich! Ja. Ja! Oh, 20 auf erste Spike. Ja, du gehst da so ein bisschen ran und. Ja. Machst ein paar Eiseln drauf, aber es ist schwierig natürlich so mit Verbänden, Erste Hilfe direkt alles irgendwie zu fixen. So. Kriegst 2W10 Lebenspunkte zurück. Ja, vielleicht klappt es dann ja selber besser. 2W10 sind 14, ne? Ja, und die eine oder andere Salbe lindert auch so ein bisschen den Schmerz. Dankeschön. Ja. Gott segne dich. Gott segne dich. Ich gebe dir einen müden Blick entgegen. Ja, ganz müde. Ja, gut. Du bist als erstes unten. Ja, ich habe ja die Funzel in der Hand. Sind die Wurzeln eigentlich inzwischen verschwunden, oder? Ja, also die zerfallen, wenn du sie nicht erfrischt. Ja, also außerhalb des Kampfes. Ich wollte nicht, ob sie noch lösen muss. Vor dir öffnet sich ein weiter Raum und jetzt hätten wir theoretisch die Pause gemacht, hättet ihr nicht davor so lang gebraucht. Nein, aber ist ja schön. Ich hab hier und da wieder gekürzt und wir gehen mit Kapitel 2 weiter. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt einfach alle hinterherkommt, weil euch wird jetzt erstmal keine Falle entdecken.